Elihu hob sodann wieder an und sprach, hört, ihr Weisen, meine Worte, und ihr Verständigen leiht mir euer Ohr. Denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise kostet. Das Rechte wollen wir ausfindig machen, gemeinsam erkennen, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin schuldlos, doch Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechtes soll ich lügen? Mich traf ein böser Pfeil, ohne mein Verschulden. Wo ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung wie Wasser trinkt, zur Genossenschaft mit Übeltätern schreitet und zum Umgang mit Frevlern? Denn er hat gesagt, der Mensch hat keinen Nutzen davon, dass er mit Gott Freundschaft hält. Darum, ihr Einsichtigen, hört mir zu, ferne sei es, dass Gott Frevel übte und der Allmächtige Unrecht. Nein, des Menschen Tun vergilt er ihm und nach des Mannes Wandel lässt er's ihm ergehen. Ja wahrlich, Gott handelt nicht ungerecht und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Und wer hat die ganze Welt gegründet? Wenn er auf sich nur achtete, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen, und der Mensch würde wieder zu Staub. Hast du Verstand, so höre dies, leihe dein Ohr dem Laute meiner Worte. Kann auch, wer das Recht hasst, die Zügel führen? Oder willst du den Gerechten, Gewaltigen ins Unrecht setzen? Ihn, der zum König spricht, du Nichtswürdiger. Du Gottloser, zu edeln? Der nicht Partei für Fürsten nimmt, noch den Reichen vor dem Armen bevorzugt, denn seiner Hände Werk sind sie alle. Augenblicklich sterben sie und mitten in der Nacht, das Volk wird aufgerüttelt und sie fahren dahin und den Starken beseitigt man, ohne eine Hand zu rühren. Denn seine Augen schauen auf eines jeden Wege und alle seine Schritte sieht er. Keine Finsternis gibt's und kein so tiefes Dunkel, da sich die Übeltäter bergen könnten. Denn er braucht nicht erst auf einen Mann zu achten, damit er vor Gott zum Gericht erscheine. Er zerschmettert Starke ohne Untersuchung und lässt André an ihre Stelle treten. Somit kennt er ihre Taten und stürzt sie über Nacht, und sie werden zermalmt. Ihre Missetat geißelt er, da, wo alle es sehen, darum, weil sie von ihm abgefallen sind und alle seine Wege außer Acht gelassen haben, damit sie das Geschrei des Armen vor ihm brächten, und er das Schreien der Elenden hörte. Und wenn er Ruhe schafft, wer will ihn verurteilen? Wenn er das Antlitz verbirgt, wer kann ihn schauen? Und dennoch wacht er über Volk und Menschen, dass nicht ein ruchloser Mensch herrsche, nicht Fallstricke des Volks. Denn hat man etwa zu Gotte gesagt, ich trage, will nicht Übles tun. Über das, was ich nicht sehe, belehre du mich, wenn ich Unrecht getan habe, will ich es nicht wieder tun. Soll er es nach deinem Sinne vergelten, weil du verschmähst? Denn du musst bestimmen und nicht ich. Und was du weißt, sprich aus. Einsichtige Leute werden mir sagen, und ein weiser Mann, der mir zuhört, Hiob redet ohne Einsicht, und seine Worte sind ohne Überlegung. Oh, möchte doch Hiob fort und fort geprüft werden wegen seiner Einwände nach Sünderart. Denn zu seiner Sünde fügt er Frevel, in unserer Mitte höhnt er und macht viel Redens gegen Gott.